Cage, Tony Cage. Alle sve tikena bruder, tikena bruder. Hör immer auf dein Herz, okay? Schaut auf diese Scheibe, Illuminati, Illuminati. Hör immer auf dein Herz, alles wird sich ändern. Alles wird sich ändern, wenn du an dich selber glaubst, wenn du für die Ziele kämpfst, die du für dein Leben brauchst. Morgen ist ein neuer Tag, Bruder, mach etwas draus. Ich will dich kämpfen sehen, falte deine Worte. Dann es wird sich ändern, wenn du an dich selber glaubst, wenn du für die Ziele kämpfst, die du für dein Leben brauchst. Morgen ist ein neuer Tag, Bruder, mach etwas draus. Ich will dich kämpfen sehen, falte deine Worte. Es gibt Tage im Leben, man denkt daran aufzugeben. Deine Taschen sind leer, du fragst, wie soll ich überleben? Deine Homies, die du könntest, sitzen alle im Knast oder verließen dieses Land, weil es depressiv macht. Es gibt keinen Halt hier, sie betrügen und lügen. Jeder macht, was er will, ohne Rücksicht auf Gefühle. Ihre Worte sind nichts wert, sie reden alle viel. Ihr Gesicht ist Fassade, die wenigsten sind real. Sie nennen sich alle Freunde, wenn sie von ihr profitieren. Kapital ist alles, was die Bitches respektieren. Es geht ums Überleben und zu viele riskieren, ihr Gesicht zu verlieren. Sie verkaufen ihre Seele, sie haben nichts zu verlieren, weil sie leben in der Scheinwelt. Für sie dreht sich alles nur ums Geld. Bruder, du bist stark, lass dich niemals von den Heuchlern blenden. Das Glück liegt in unseren Händen, glaub mir, Bruder. Alles wird sich ändern, wenn du an dich selber glaubst, wenn du für die Ziele kämpfst, die du für dein Leben brauchst. Morgen ist ein neuer Tag, Bruder, mach etwas draus. Ich will dich kämpfen sehen, behalte deine Worte. Alles wird sich ändern, wenn du an dich selber glaubst, wenn du für die Ziele kämpfst, die du für dein Leben brauchst. Morgen ist ein neuer Tag, Bruder, mach etwas draus. Ich will dich kämpfen sehen, behalte deine Faust. Viele sehen die Welt mit anderen Augen, sie sehen eine materielle Welt, in der sie rumlaufen. Es ist ihnen scheißegal, ob sie sich selbst verkaufen. Sie tun alles für Geld, sie sind ohne Glauben. Du kannst ihnen nicht vertrauen, Bitches kommen und gehen. Wahre Freunde stehen fürs Leben. Es gibt wenige, die mit dir durch das Feuer gehen. Man wird zum Einzelkämpfer über Nacht. Das Vertrauen ist schwach. Leute lügen und missbrauchen die Macht, weil sie einmal gut gespielt haben. Es ist wie Schach, das Leben ist ne Bitch und sie lacht. Vertrau nur dir selbst, mach die Fehler kein zweites Mal. Verfolge deine Ziele und du schaffst es beim zweiten Mal. Das Leben ist ne Scheinwelt, die meisten sind materiell. Ihr Gott ist Geld und sie verlieren es schnell. Es geht um mehr im Leben, was die meisten nicht verstehen. Scheiß auf ihren Lifestyle, es geht um dein Leben. Du musst alles überleben.